NDR Info. Das Hörspiel. Dave Eggers ist ein Shootingstar der amerikanischen Literaturszene. Schon mit seinem autobiografisch kodierten Romandebüt mit dem schrägen Titel »Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität« landete er in den Feuilletons einen Riesenerfolg. Im weitesten Sinne ist Eggers ein Vertreter der Literature engagée, zumindest bekennt er sich als Autor, wie etwa in einem Fernsehgespräch mit Dennis Scheck, zu einem entschiedenen sozialpolitischen Engagement. In fast ausnahmslos allen Texten leuchtet Eggers die politischen Befindlichkeiten seiner Landsleute aus, zeichnet die Porträts existenziell entwurzelter. So auch im Roman »Ein Hologramm für den König«, den Irene Schuck fürs Hörspiel bearbeitete und inszenierte. Hier lässt Dave Eggers seinen abgewrackten Helden vor der Kulisse eines staubigen Wüstenzeltes in Saudi-Arabien wochenlang auf den König warten, dem er ein IT-System verkaufen will. Es ist ein Beckettsches Setting und unser Held wartet ebenso vergeblich wie Estragon und Wladimir in Beckets legendärem Theaterstück »Warten auf Godot«. Er ist ein Wirtschaftsverlierer, dieser Held, der einst dem neoliberalen Prinzip huldigte und nun von selbigem kapitalistischen System zu Fall gebracht wird. Ein Hologramm für den König ist absurde Globalisierungsparabel und die tragikomische Geschichte eines Losers. Uns braucht man nicht alle Tage. Samuel Beckett. Alan Clay erwachte in Jeddah, Saudi-Arabien. Es war der 30. Mai 2010. Er hatte 2 Tage in Flugzeugen verbracht, um dorthin zu kommen. Er und sein Team würden in der King Abdullah Economic City ein holographisches Telefonkonferenzsystem einrichten und es dann König Abdullah persönlich vorführen. Falls Reliant den IT-Auftrag für die neue Stadt erhalten würde, könnte Alan mit seiner Provision alles aus der Welt schaffen, was ihn plagte. Er musste also ausgeruht sein, sich fit fühlen. Doch er war stundenlang wach in seinem Hotelbett gelegen, erst gegen Morgen eingeschlafen. Oh nein. Und jetzt war es 8.15 Uhr. Um 8 Uhr wurde er in der City erwartet. Die Fahrt dorthin würde mindestens 1 Stunde dauern. Ich bin ein Idiot. Hallo Alan, es ist wunderschön hier. Naja, vielleicht nicht wunderschön, aber Sie sind nicht da. Ja, eine dumme Sache. Tut mir leid, ich habe verschlafen. Keine Sorge, wir bauen gerade erst auf. Aber Sie werden sich eine Transportmöglichkeit besorgen müssen. Weiß einer von euch, wie Alan herkommen kann? Das regle ich. Alan war heilfroh über den Auftrag. Er brauchte diesen Job. Er war in seinem Leben an ein paar törichten Entscheidungen beteiligt gewesen, die ihn zu dem gemacht hatten, was er jetzt war. Inhaber einer Ein-Mann-Consulting-Firma. Er hatte seine Firma 7 Jahre lang von zu Hause aus betrieben. Jahr für Jahr waren die Einnahmen geschrumpft. Jetzt war er praktisch pleite. Er hatte bei vielen Leuten Schulden, sein Haus zum Verkauf angeboten. Im Herbst würde er seiner Tochter Kit das College nicht mehr bezahlen können. Hallo? Alan Clay hier. Wie ist der Name? Edward. Edward. Ja, Sir. Was kann ich für Sie tun? Wo kommen Sie her, Edward? Jakarta, Indonesien, Sir. Ah. Meinen Sie, ich könnte über das Hotel einen Wagen mieten? Haben Sie einen internationalen Führerschein? Nein. Dann sollten Sie das lieber nicht tun, Sir. Ich möchte in die King Abdullah Economic City, so schnell wie möglich. Können Sie mir einen Fahrer besorgen? Ja, Sir. Das wird allerdings ein paar Minuten dauern. Wir müssen jemanden geeigneten finden. Und ein Taxi? Können Sie nicht einfach ein Taxi rufen? Nicht direkt, Sir. Alan wurde sauer. Aber dieses Problem hatte er sich selbst eingebrockt. Er wusste, dass er hier nicht einfach ein Taxi rufen konnte. Das US-Außenministerium hatte für Saudi-Arabien die höchste Warnstufe ausgegeben. Entführungen waren nicht unwahrscheinlich. Ja? Wir haben einen Fahrer für Sie. Wann möchten Sie ihn? So schnell wie möglich. Er ist in 12 Minuten da. Alan duschte, rasierte sich, zog sich an. Während er den Kragen seines Hemdes richtete, befühlte er den Knoten, den er einen Monat zuvor im Nacken entdeckt hatte. Er hatte die Größe eines Golfballs. Ein Tumor, was sonst? Irgendwie war es schrecklich einleuchtend, dass da etwas wuchs, das ihm die Lebenskraft raubte, ihm alle Klarheit und Zielstrebigkeit auspresste. Er hatte vorgehabt, zum Arzt zu gehen, es dann aber doch nicht getan. Ja. Es tut mir leid, der Fahrer verspätet sich. Wann kommt er? In 20 Minuten. Darf ich Ihnen vielleicht etwas zu essen aufs Zimmer schicken? Natürlich konnte das Team auch ohne ihn aufbauen. Im Grunde war Alan nur mit von der Partie, weil er vor 15 Jahren König Abdullahs Neffen kennengelernt hatte. Er hatte den New Yorker Reliant-Chef in dem Glauben gelassen, dass er damit die Aufmerksamkeit des Königs gewinnen konnte. Die letzten Monate waren demütigend gewesen. Er war jetzt 54 Jahre alt und für die amerikanische Geschäftswelt so faszinierend wie ein Butterbrot. 30 Jahre lief's gut für uns. Sehr gut. Aber jetzt ist es vorbei. Wer will noch in Amerika produzieren? 5 bis 10 Mal höhere Produktionskosten als in Asien. Und wenn es dort zu teuer wird? Die Chinesen produzieren schon in Nigeria. Haben Sie es gewusst? Auf dem Flug von Boston nach London hatte ein amerikanischer Geschäftsmann neben ihm gesessen, der sich mit Gin Tonic volllaufen ließ. Es spielt keine Rolle mehr, wo was hergestellt wird. Alan hatte seinen Kopfhörer aufgesetzt und sich den Rest des Fluges Filme angeschaut. Er wollte nicht verzweifeln. Ich scheiß auf euch alle. Das Abdullah-Geschäft war so gut wie unter Dach und Fach. Reliant war der größte IT-Anbieter der Welt. Und jetzt hatten sie ein gottverdammtes Hologramm. Ja? Sir? Ah. Sein Frühstück. Kartoffelpuffer innerhalb von 5 Minuten. Das Hotel wollte ihn offensichtlich beeindrucken. Sehr schön, ja? Wahrscheinlich aß er jetzt, was für jemand anderen zubereitet worden war. Stellen Sie es nur hin. Für einen Moment hatte er das Gefühl, dass er das verdient hatte. Er musste die Haltung eines Mannes einnehmen, dem das zustand, der dazugehörte. Wenn ich ein Mann bin, der die Kartoffelpuffer von jemand anderem essen kann? Dann war er vielleicht auch die Sorte Mann, die eine Audienz beim König bekam. Ein Hologramm für den König. Nach dem gleichnamigen Roman von Dave Eggers. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Hörspielbearbeitung: Irene Schuck. Sind Sie Alan Clay? Ja. Sind Sie der Fahrer? Fahrer, Reiseführer, Held, Josef. Nur die vielen Männer in den langen weißen Gewändern deuteten darauf hin, dass sich das Hotel in Saudi-Arabien befand. Auch Josef trug einen Thorpe, allerdings cremeweiß. Und da er klein war, verlieh er seiner stämmigen Statur die Silhouette eines Pinguins. Sind Sie startklar? Haben Sie keine Tasche oder so? Nein. Gut, dann hier lang. Sie gingen nach draußen. Die Hitze war ein lebendiges Raubtier. Der Wagen, ein alter Chevy, war eine Schrottkiste, die erst zum Leben erwachte, nachdem Josef unter der Motorhaube verschwunden war. Motorprobleme? Nein, nein. Ich musste die Batterie abklemmen, damit sie keiner verdrahtet, wenn ich weg bin. Verdrahtet? Für eine Sprengladung? Nichts Terroristisches. Bloß ein Typ, der glaubt, ich vögle seine Frau. Das heißt, ich sitze in einem Auto, das explodieren könnte? Im Augenblick nicht. Hab's ja gerade überprüft. Ist das ja ernst? Jemand versucht, sie umzubringen? Könnte sein. Aber sicher weiß man das erst, wenn es passiert, oder? Josef war abgelenkt. Er versuchte, seinen iPod zu aktivieren, der mit der Stereoanlage des Wagens verbunden war. Keine Sorge. Ist kein harter Bursche. Bloß reich. Er müsste schon jemanden dafür engagieren. Bloß reich? Scheiße. Jetzt haben Sie mir Angst eingejagt. Stört Sie die Musik? Nein. Also, Alan. Wo kommen Sie her? Boston. Ich war mal in Alabama. Im College. Hatte ein Stipendium. Ah, deshalb Ihr amerikanisches Englisch. Vögeln Sie denn nun die Frau von dem Typen oder nicht? Nein, nein. Ich wollte sie heiraten. Vor 3 Jahren. Aber ich war ihrem Vater nicht gut genug. Ich stamme aus einer Beduinenfamilie. Für einen Saudi aus der Oberschicht sind wir wilde. Aha. Ich weiß, das klingt wie eine Seifenoper. Auf jeden Fall hat sie jemand anderen geheiratet. Und jetzt langweilt sie sich, simst mir, schreibt mir auf Facebook, überall. Sie waren jetzt auf einer schnurgeraden Straße, die durch raue Wüste verlief. Keine Dünen, nur eine erbarmungslose Fläche. Josefs Wagen passierte Tankwagen, Lastwagen. Dann und wann war in der Ferne ein kleines Dorf aus grauem Zement zu sehen. Ein Labyrinth aus Mauern und Stromkabeln. Machen Sie das oft? Was? Leute durch die Gegend fahren? Bloß nebenher. Ich studiere. Was denn? Das Leben? Nein, nein, ich erzähl Scheiß. Wirtschaft, Marketing, die Richtung. Keine Ahnung, warum eigentlich. Mögen Sie Witze? Meinen Sie Witze, die man sich merkt und erzählt? Ja. Ist nicht typisch saudisch, aber ich habe schon welche gehört. Ellen kannte eine Unmenge Witze. Ruby, seine Ex-Frau, konnte es nicht ausstehen, wenn er welche erzählte. Es war ihr peinlich. Ellen war seit 8 Jahren von ihr geschieden. Sie lebte mittlerweile in Kalifornien. Wenn sie anrief, dann nur wegen des Hauses. Sie brauchte das Geld und fürchtete, er würde ihr den Verkauf irgendwie verheimlichen. Also, eine Frau hat einen kranken Mann. Er liegt monatelang im Koma, aber sie sitzt Tag und Nacht an seinem Bett. Als er wieder wach wird, nimmt er ihre Hand und sagt, du hast alle schlechten Zeiten mit mir durchgestanden. Als ich gefeuert wurde, als meine Firma pleite ging, als ich krank wurde, immer warst du an meiner Seite. Weißt du was? Seine Frau. Was denn, Schatz? Ich glaube, du bringst mir Unglück. Der ist gut. Ellen war so froh. Er hatte seit vielen Jahren nicht mehr einem dankbaren jungen Menschen einen Witz erzählt. Sei nicht so ein Trottel, hatte Ruby immer gesagt. Kein Mensch erzählt heutzutage noch Witze. Sie war eine furchtbare Nervensäge. Und warum wollen Sie nach Cake? Wohin? King Abdullah Economic City. Ach so. Ich habe da beruflich zu tun. Sind Sie im Baugewerbe? Nein. Wieso? Ich habe gedacht, Sie bringen da mal was in Gang. Da passiert nämlich nichts. Gar nichts. Was? Ich mache da eine Präsentation. Da wird eine komplett neue Stadt aufgebaut. Von wegen. Mit Volldampf. Da ist nichts. Und wird auch nie was sein. Kein Geld mehr da. Ellen war beunruhigt, versuchte aber Josefs Einschätzung nicht ernst zu nehmen. Er wusste, Emar, das globale Bauunternehmen, steckte in Schwierigkeiten, war Opfer der Blase. Ohne das persönliche Engagement und Privatvermögen des Königs sah es tatsächlich schlecht aus für das Projekt. Aber es trug seinen Namen. War sein Vermächtnis. Er wird das Ganze nicht scheitern lassen. Die architektonischen Entwürfe, die ich gesehen habe, sind überwältigend. Der König hat genug Geld, um die Stadt über Nacht aus dem Boden zu stampfen. Und wieso macht er es dann nicht? Und was ist, wenn er stirbt? Wir sind übrigens gleich da. Sie nahmen die Ausfahrt, die King Abdullah Economic City hieß, und fuhren Richtung Meer. Die Straße war neu, aber sie führte durch absolut nichts. Nach einer Meile hielten sie an einem schlichten Tor, ein paar Steinbögen über der Straße. Josef sprach mit 2 Wachleuten in blauen Kampfanzügen. Ellen musste seinen Ausweis zeigen. Hinter dem Checkpoint teilte sich die Straße in 2 getrennte Fahrspuren, eine Reihe Palmen auf dem Mittelstreifengras. An Straßenlampen waren Plakate befestigt, die zeigten, wie die fertige Stadt einmal aussehen würde. Der Wüstenwind war stark und der Staub kam über die Straße wie Nebel. Trotzdem fegten 2 Männer die Straße. Dahin geht das Geld. Die fegen Sand in der Wüste. Wenige 100 Meter vom Meer entfernt endete die Straße. Dort standen 3 Gebäude. Ein Apartmenthaus, das mehr oder weniger fertig war, aber leer wirkte. Ein schwarzgläsernes Bürogebäude, etwa 10 Stockwerke hoch. Und ein 2-stöckiges Empfangszentrum. Das ist Cake. Viel mehr ist hier nicht. Aha. Wissen Sie, wie Sie zurückkommen? Es gibt einen Kleinbus oder so. Ich schreibe Ihnen mal meine Telefonnummer auf, falls Sie mal wieder den Shuttle verpassen. Danke. Mr. Clay, wir haben Sie erwartet. Ich bin Said. Wie ich höre, hatte das Hotel Mühe, Sie zu wecken. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Der König kommt heute nicht. Somit ist Ihre Verspätung nicht weiter schlimm. Ich dachte, ich führe Sie erst einmal herum. Ist das in Ihrem Sinne? Wo ist das Reliant-Team? Im Präsentationsbereich. Ich bringe sie später hin. Der Mann sprach mit einem leicht britischen Akzent. Alle hochrangigen Funktionäre im Königreich, das war Ellen erzählt worden, hatten Elite-Universitäten in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien besucht. Mr. Clay, ich präsentiere Ihnen den Traum von König Abdullah. Said hatte ihn in einen Raum geführt, der von einem riesigen architektonischen Modell beherrscht wurde. Es gab tausende von Häusern, jedes so groß wie ein Daumen. Wolkenkratzer, Fabriken und Bäume, Brücken und Kanäle. 2025 wird Cake 1,5 Millionen Einwohner haben. Sehr eindrucksvoll. Ja, das ist es. Ich möchte Ihnen gern noch einen Film zeigen. Wir präsentieren Ihnen die Geburt der nächsten großartigen Wirtschaftsmetropole dieser Welt. Spiegel und Blattgold verliehen dem Vorführraum Glanz. Auf dem gewaltigen Bildschirm erschien eine animierte Version des Stadtmodells. Schnellboote rasten durch die Kanäle, Geschäftsleute schüttelten Hände am Wasser, Containerschiffe legten im Hafen an. Ein Hafen, der 10 Millionen Container im Jahr umschlagen kann. Der eigene Hatsch-Terminal kann 300.000 Pilger pro Saison abfertigen. Der Film war spektakulär, musste Millionen gekostet haben. Seinen Höhepunkt erreichte er, als die Kamera gen Himmel fuhr, um die ganze City bei Nacht zu zeigen. Mit einem Feuerwerk, das über allem erblühte. Eine Rund-um-die-Uhr-Stadt. Die wunderbarste Stadt seit Venedig. Ellen war begeistert. Mit Abdullahs Geld konnte diese Stadt Wirklichkeit werden. Nicht schlecht, oder? Ganz und gar nicht. Wie ich höre, haben Sie jahrelang für Schwinn gearbeitet. Ja, aber woher wissen Sie das? Wir holen Erkundigungen ein, Mr. Clay. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Da war das Unternehmen eine unserer Fallstudien. Ellen kannte das. Schwinn war 80 Jahre lang Marktführer in Amerika gewesen. Es gab immer wieder Klugscheißer, die ihn auf den Bankrott des Unternehmens ansprachen. Warum haben Sie die Beliebtheit von BMX-Rädern und Mountainbikes nicht vorausgesehen? War es vielleicht ein Fehler, die ganze Produktion nach China zu verlagern? Er konnte es nicht mehr hören. Ein schwieriges Thema. Die ganze Sache war sehr kompliziert. Da haben Sie sicher recht. Ich bringe Sie jetzt zu Ihrem Team. Meine Leute sind da drin, in einem Zelt. Ihre Präsentation findet im Präsentationszelt statt. Sie waren nur 200 Meter mit einem schwarzen Geländewagen Richtung Meer gefahren, um hierher zu kommen. Ich bin sicher, Sie finden dort alles, was Sie brauchen. Dann sehen wir Sie also um 15 Uhr. Karim Al-Ahmad ist Ihr Hauptansprechpartner. Ja, danke. Das Zelt war ein großer, leerer, halbdunkler Raum, der nach Schweiß und Kunststoff roch. Der Boden war mit Perserteppichen belegt. Rund 30 Klappstühle standen wahllos herum. An einem Ende war eine Bühne. In der hintersten Ecke hockten drei Gestalten, über die Bildschirme ihrer Laptops gebeugt. Da ist er! Hey Brad, schön Sie zu sehen. Brad hatte sein weißes Hemd hochgekrempelt. Rachel und Kaylee hatten ihre Kopftücher abgelegt und begrüßten Ellen barfuß in Shorts und Trägerhemden. Das Zelt war klimatisiert, hatte aber alles andere als eine angenehme Temperatur. Kommt ihr hier draußen klar? Ganz gut, aber wir kriegen kein WLAN-Signal rein. Nur ein flüchtiges, von der Blackbox. Hm? Vom Bürogebäude. Wer hat euch in diesem Zelt untergebracht? Als wir ankamen, hieß es, die Präsentationen würden hier stattfinden. In einem Zelt? Sieht so aus. Es muss doch einen Grund dafür geben. Einen Grund, warum er hier war. In einem Zelt 100 Meilen von Jeddah entfernt. Aber auch, warum er hier auf Erden lebte. Sehr häufig lag der Sinn seines Lebens verschüttet. Wissen Sie, warum wir nicht im Hauptgebäude sind? Nein, mir hat keiner was gesagt. Das heißt, wahrscheinlich kommen ja alle Anbieter hierher. Aber wir sind die Einzigen hier. Vielleicht sind wir bloß die Ersten. Aber es ist doch schon eigenartig, für Reliant zu arbeiten und in einem Zelt zu sitzen, oder? Habt ihr jemanden wegen dem WLAN-Problem gefragt? Wir versuchen schon die ganze Zeit, Al-Ahmad eine Mail zu schicken. Er ist doch unser Ansprechpartner. Wo ist er? Im Bürogebäude? Ich glaube ja. Sind Sie schon mal hingegangen? Noch nicht. Ich gehe nicht gerne in diese Hitze, wenn ich nicht unbedingt muss. Wir dachten, wir warten erst noch auf Sie. Na, dann werde ich wohl mal nachfragen müssen. Baut ihr schon den Rest der Ausrüstung auf? Nein, Wir hatten eigentlich gehofft, das hier wäre bloß was Vorübergehendes. Die Präsentation wird hier draußen längst nicht so gut laufen. Was glauben Sie, wie viele Leute er mitbringt? Wer? Na, der König. Keine Ahnung. Ich schätze ein Dutzend, vielleicht mehr. Glauben Sie, er allein entscheidet über die ganze IT hier? Davon gehe ich aus, klar. Die Stadt trägt seinen Namen. Sind Sie ihm schon mal begegnet? Nein, ich hatte vor gut 15 Jahren mal mit seinem Neffen zu tun. Und kommt er auch her? Nein, er ist in Monaco. Er mischt in geschäftlichen Dingen nicht mehr viel mit. Wie auch immer, König Abdullah kommt heute nicht. Nicht? Ja, ihr könnt euch also entspannen. Sie schwiegen einen Moment lang. Es war den jungen Leuten anzumerken, dass sie zurück zu ihren Laptops wollten. Aber ihre guten Manieren verlangten, dass sie mit Ellen plauderten, dem Ältesten im Team, einem Mann von mutmaßlicher Bedeutung. Mir ist da eine Idee gekommen, aber ich wollte erst Ihre Meinung hören. Ich dachte, wir rufen in der Firma an und sagen denen, dass die Bedingungen hier alles andere als befriedigend sind. Eine schreckliche Idee. Der New Yorker Reliance-Chef war bekannt für seine Schmerzensmiene. Sie sind schon eine ganze Weile auf der Reservebank, Ellen. Und ich muss wissen, ob Sie noch Biss haben. Ich muss mich darauf verlassen können, dass Sie der richtige Mann sind für das Projekt. Er hätte ihm das ölige Gesicht polieren sollen. Gute Idee, Brad. Aber warten wir vorerst noch mit dem Anruf. Mein Termin mit Karim Al-Ahmad ist um 3. Ich bin sicher, da wird sich alles klären. Wissen Sie, wo wir essen? Keine Ahnung. Aber ich finde es raus. Kann ich Ihnen helfen? Hallo. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Maha. Die junge Frau, die ein lockeres Kopftuch trug, saß in der riesigen Lobby des Bürogebäudes an einem Schreibtisch aus schwarzem Marmor. Hi Maha. Mein Name ist Alan Clay von Reliance Systems. Ich habe um 3 einen Termin bei Karim Al-Ahmad. Sie sind zu früh. Es ist erst kurz nach 2. Ja, ich weiß. Aber wir sind da draußen in dem Zelt am Strand und wir kriegen kein WLAN-Signal, das wir für unsere Präsentation unbedingt brauchen. Oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in dem Zelt ein WLAN-Signal haben. Sehen Sie, das ist das Problem. Gibt es jemanden, mit dem ich das besprechen kann? Ja, Mr. Al-Ahmad. Er ist zuständig für die Anbieter, die im Zelt präsentieren. Wunderbar. Ist er da? Leider nicht. Er kommt vermutlich erst kurz vor Ihrem Termin. Aha. Jede weitere Diskussion erübrigte sich. Kaum war er wieder in die Hitze getreten, fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, nach dem Essen zu fragen. Aber nochmal zurückgehen konnte er nicht. Der schwitzende Mann mit den lästigen Fragen. Bis um 3 werden Sie durchhalten müssen. Wenn er es hinbekam, sich so lange vom Zelt und den jungen Leuten fernzuhalten, sehe es aus, als hätte er mit Al-Ahmad alles ausführlich besprochen. Er ging den provisorischen Fußweg zum Meer hinunter und dachte an sein silbernes Fahrrad, an den Prototypen, den er vor 2 Jahren auf eigene Kosten hatte bauen lassen. Alles Silber und Chrom. Sogar die Ritze. Sogar der Sattel. Mit der Provision von Reliant würde er eine kleine Fabrik in der Nähe von Boston aufmachen. Ich kann es immer noch schaffen. Kit könnte auf dem College ihrer Wahl bleiben und wäre nicht mehr so enttäuscht vom Leben und ihrem Vater. Alan! Ah, Brad. Wie läuft es bei euch? Gut. Aber es ist kurz vor 3. Gehen Sie nicht zum Bürogebäude? Klar. Bin bloß noch mal meine Strategie durchgegangen. Ah. Keine Sorge wegen des Essens. Rachel hatte ein paar Cracker in der Tasche. Wir sind also versorgt. Gut. Viel Glück. In diesem Moment wusste Alan, wie es sein würde, wenn Kit zum ersten Mal mitkriegte, wie er sich in die Hose machte oder sabberte. So wird sie mich ansehen. Genauso. Wie Brad ihn jetzt ansah. Mit dem Blick auf einen Menschen, der mehr Last als Segen war, mehr Schaden als Nutzen, überflüssig für den Fortgang der Welt. Ah, da sind Sie ja wieder, Mr. Clay. Hallo, Maha. Ist Karim Al-Ahmad da? Nein, leider nicht. Wir haben einen Termin um 3. Ja, ich weiß. Aber er wird es heute nicht schaffen. Er wird in Jeddah aufgehalten. Den ganzen Tag? Ja, Sir. Aber er hat gesagt, er wird morgen hier sein. Sie können sich die Uhrzeit aussuchen, wann Sie ihn treffen wollen. Ist denn sonst wirklich niemand hier, mit dem ich jetzt schon sprechen kann? Bloß über das WLAN und das Essen, solche Dinge. Mr. Al-Ahmad ist Ihr Ansprechpartner für alle diese Dinge. Und jede Uhrzeit morgen ist ihm recht. Es wird sich bestimmt alles klären lassen. Ihr Arschlöcher, tut endlich was. Seit Wochen sprudelte Öl in den Ozean. BP kriegte das Leck einfach nicht geschlossen. Das kann man nicht mit ansehen. Zurück in Jeddah war Allen im ersten Moment froh gewesen über die Kühle des Hotels. Doch als die schwere Tür seines Zimmers das Ende des Tages markierte, fühlte er sich gefangen und allein. Ich könnte Brad anrufen. Aber er mochte Brad nicht. Er duschte, rieb sich den Knoten im Nacken, aß Hähnchenbrust mit Salat, legte sich ins Bett und hoffte auf Schlaf. Er konnte nicht schlafen. Geld, Romantik, Anerkennung, Selbsterhaltung. Mit diesen vier Strategien lässt sich alles verkaufen. So hatte es ihm sein Kollege beigebracht, als er mit ihm von Haus zu Haus ging, um Fuller Brush-Produkte zu verkaufen. Allen wurde ein ausgezeichneter Vertreter. Als er bei Schwinn anfing, übertrug er dieselben Prinzipien auf den Fahrradverkauf. Und so stieg er auch dort rasch auf, landete schließlich am Tisch der Führungskräfte in Chicago, zuständig für Strategie und Expansionsplanung. Und dann Ungarn, Taiwan, China, Scheidung, das hier. Hallo? Hey, Dad! Hallo! Dad, hier ist Allen. Allen? Du hörst dich an, als wärst du auf dem Mond. Ich bin in Saudi-Arabien. Schweigen am anderen Ende. Was hatte er erwartet? Der Anruf war ein Fehler. Ich habe gerade an das Space Shuttle gedacht. An den Ausflug, den wir gemacht haben, um uns den Start anzusehen. Sein Vater war das ganze Leben Gewerkschafter gewesen. Dass Allen bei Schwinn zum Management gehört hatte und also nicht unwesentlich, so dessen Worte, an der Entlassung von 1200 Beschäftigten mitgewirkt hatte, machte die Kommunikation immer noch schwierig. Was machst du in Saudi-Arabien? Na ja, die Sache ist ziemlich interessant, Dad. Ich bin hier mit einem Team von Reliant, um König Abdullah ein IT-System zu verkaufen. Wir machen für ihn persönlich eine Präsentation mit einer holographischen Telefonkonferenzanlage. Einer von unseren Kollegen ist in London, aber es wird aussehen, als wäre er im Raum mit Abdullah. Weißt du, was ich mir gerade im Fernsehen ansehe? Nein. Was denn? Einen Bericht darüber, wie eine riesige Brücke für Kalifornien in China gebaut wird. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt bauen die schon unsere gottverdammten Brücken. Ich muss sagen, alles andere habe ich ja kommen sehen. Spielzeug, Elektronik, Möbel. Als ihr die Fahrräder nach Ungarn ausgelagert habt. Ja, wenn man so ein mieser, blutrünstiger Manager ist. Aber die Brücken, großer Gott. Und jetzt bist du in Saudi-Arabien und verkaufst denen ein Hologramm. Jeden Tag verlassen in ganz Asien hunderte Containerschiffe ihre Häfen, vollgestopft mit allen möglichen Gütern. Dreidimensionaler geht's doch nicht, Allen. Das sind reale Dinge. Die da drüben stellen reale Dinge her und wir machen Webseiten und Hologramme. Hört sich das für dich nachhaltig an? Allen, bist du noch dran? Allen rieb sich den Knoten im Nacken, drückte eine Taste an seinem Telefon und legte auf. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ein Karussell von Sorgen hielt seine Gedanken auf Trab. Am Ende war es fast komisch. Als die Sonne über dem Meer aufging und er mit dem Gesicht schwer auf dem Kissen lag, lachte er leise in sich hinein. Sie haben uns Wasserflaschen hingestellt. Hier liegt ein Zettel. Bitte fühlen Sie sich wie zu Hause. Wir melden uns bei Ihnen nach der Mittagszeit. Kann ich mal sehen? Gut, dass wir was zu essen mitgebracht haben. Im Zelt war am nächsten Morgen alles wie gehabt. Die jungen Leute saßen fast den ganzen Vormittag vor einem ihrer Laptops und guckten einen Film. Nach der Mittagszeit kam niemand von der Blackbox. Jetzt reicht's. Sie wollen hingehen? Ich weiß nicht, ist das üblich? Vielleicht sollten wir einfach hier warten. Nein, das ist schon in Ordnung. Sind Sie Allen Clay? Ja. Sind Sie mit Karim Al-Ahmad verabredet? Das bin ich, ja. Er ist heute nicht im Haus. Ich arbeite in dem Büro neben seinem. Er hat mir gesagt, ich soll mich vor Ihnen vorsehen. Allen riss sich zusammen und setzte ein strahlendes Lächeln auf. Er hatte Maha am Empfang nicht angetroffen und die Gelegenheit genutzt, um schnell mit dem Aufzug in den ersten Stock zu fahren. Kommen Sie mit? Ich wollte gerade in mein Büro. Die blonde Frau, deren Kopf unbedeckt war, sah mit der schwarzen Abaya aus wie eine Richterin. Sie hieß Pia, kam aus Dänemark. Sie arbeiten für Reliant? Seit kurzem, ja. Und Sie sind wegen einer Präsentation hier? Es hieß, der Terminplan des Königs müsse sich häufig ändern. Deshalb würden wir erst kurz vor seiner Ankunft verständigt. Ich hoffe trotzdem, dass es bald soweit ist. Ja, das wäre gut für uns alle. Der König war schon eine Weile nicht mehr hier. Wie lang ist eine Weile? Also ich bin seit 18 Monaten hier. Und er hat sich noch kein einziges Mal blicken lassen. Wie bitte? Ach, wissen Sie, ich bin bloß Consultant. Mache Lohnbuchhaltung. Also selbst wenn der König morgen käme, würde ich das nicht erfahren. Kommen Sie da draußen klar? Warum möchte der König die Präsentationen in einem Zelt stattfinden lassen? Naja, dieses Gebäude hat nur eine begrenzte Anzahl von fertigen Räumen. Die können wir den Firmen nicht wochen- oder monatelang überlassen. Doch unser WLAN-Signal ist schwach bis gar nicht vorhanden. Oh, da werde ich mich erkundigen. Ich bin sicher, da findet sich eine Lösung. WLAN ist noch das geringste unserer Probleme. Ist heute Ihr erster Tag? Wie geht es Ihnen mit der Zeitverschiebung? Der zweite. Ich habe 62 Stunden nicht geschlafen. Haben Sie Tabletten? Nein, ich dachte, dann würde ich gleich am Zoll exekutiert. Ich kann Ihnen etwas mitgeben. Was ist das? Olivenöl? Genau. Das erzählen Sie jedem, der fragt. Probieren Sie es erst, wenn Sie wieder im Hotel sind. Ich bin sicher, Sie werden schlafen. Danke. Hier ist meine Telefonnummer, falls Sie bei irgendetwas Hilfe brauchen. Und, gibt's was Neues? Nichts Konkretes. Al-Ahmad ist erst morgen in der Stadt. Dann wird sich alles regeln. Haben Sie was zu essen bekommen? Nein. Also, sollen wir jetzt aufbauen? Warten wir noch bis morgen. Die jungen Leute wirkten fast zufrieden. Ellen war genauso machtlos, wie sie bisher angenommen hatten. Was haben Sie vor? Wollen Sie mich umbringen? Wer ist denn da? Ellen. Ach. Ist das Benzin? Rufen Sie übers Hoteltelefon an? Ja, warum? Die Verbindung ist nicht besonders. Rufen Sie mich von Ihrem Handy aus an. Es war 7:30, als Ellen nur noch schlafen wollte. Er hatte einen Schluck aus der Olivenölflasche getrunken. Die Flüssigkeit brannte ihm wie Säure im Mund. Alan, das Zeug ist nicht legal. Glauben Sie wirklich, die lassen Telefone abhören? Die Leute, die in Saudi-Arabien zurechtkommen, haben gelernt, vorsichtig zu sein. Dann ist es also kein Benzin. Oder Gift. Nein, aber es ist vergleichbar mit Kornbranntwein. Alan nahm die Flasche und ging auf den Balkon. Das Rote Meer war ruhig. Unscheinbar aus dieser Höhe. Vom Strand her wehte kein Lüftchen. Kit, deine Mutter ist aus einem anderen Holz geschnitzt als wir beide. Explosiver und entzündlicher. Seine Tochter hatte ihm vor einigen Tagen einen ellenlangen Brief geschrieben, in dem sie ihm erklärte, dass sie endgültig nichts mehr mit ihrer Mutter zu tun haben wollte. Die dauernden Dramen, die Zänkereien in der Öffentlichkeit, sie hatte es satt. Jetzt war Ellen in der absurden Situation, eine Frau verteidigen zu müssen, die ihn so gequält hatte, dass er jahrelang bei lauten Stimmen zusammenzuckte. Himmel. Mit dem nächsten Schluck machte sich in seinem Gesicht Taubheit breit. Er fasste sich in den Nacken. Die Geschwulst hob sich von der Wirbelsäule ab wie eine winzige Faust. Das müsste gehen. Jetzt rein damit. Ellen spürte Schmerz, normalen, faszinierenden Schmerz. Er hatte das Steakmesser nicht richtig sterilisiert. Aber immerhin wusste er jetzt, dass es kein Krebstumor sein konnte. Ich liebe dieses Zimmer. Hier stand er nicht unter Beobachtung. Niemand kann Pfui sagen. Und der Fußboden schwankte so schön. Wieso hatte er das nicht schon früher gemacht? Hallo, Kit. schießen. Dieses Trinken allein im Zimmer. Ihr seid so weiß. Er hatte das Gefühl, Außergewöhnliches zu erleben. So wunderbar weiß. Liebe Kit, weißt du, was der Schlüssel für deinen Umgang mit deinen Eltern ist? Ich liebe euch. Gnade. Wirklich. Aber glotzt nicht so. Können Sie mich nach Cake fahren? Alan? Sie klingen schrecklich. Sind Sie überfallen worden? Haben Sie Zeit? Klar. Aber ich muss Sie das fragen. Verpassen Sie diese Shuttles mit Absicht, um mehr Zeit mit Yusuf zu verbringen, Ihrem Reiseführer und Helden? Sie reden zu viel. Ich bin in 20 Minuten da. Wer ist dieser Mann? Sein Laptop lag unter dem Bett. Im Bad ein blutgetränktes Handtuch. Der Schmerz im Nacken war extrem. Eine schwache Erinnerung dämmerte in ihm auf. War ich das? Die Wunde sah aus, als hätte eine Ratte ihn angenagt. Er suchte nach etwas Pflasterähnlichem oder etwas zum Desinfizieren. Er fand nichts. Er knöpfte das Hemd zu und hoffte, keiner würde sehen, was er getan hatte. Oh, muss ja ein übler Siddiqui gewesen sein. Sie sehen schlimmer aus, als ich dachte. Siddiqui? Das, was Sie getrunken haben. Nein, ist bloß der Jetlag. Ich weiß, wie jemand aussieht, der verkatert ist. Wo haben Sie das Zeug her? Das möchte ich nicht sagen. Alan, ich bin nicht die Mutawa. Und Sie sind nicht der erste Geschäftsmann, den ich herumfahre. Übrigens, Sie müssen nicht nach Cake. Der König kommt heute garantiert nicht. Er ist im Jemen, steht in jeder Zeitung. Trotzdem, der Form halber sollte ich hin. Wonach suchen Sie denn? Rote Dynamitstangen? Ich weiß nicht. Vielleicht nach irgendwelchen ungewöhnlichen Drähten? Sie wissen es wirklich nicht? Woher denn? Ich schaue dieselben Fernsehserien wie Sie. Na, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich habe mit Frauen immer nur Dramen erlebt. Du bist die Liebe meines Lebens, hat sie mir letzte Woche geschrieben. Aber manche von den SMS sind richtig sexy. Wenn ihr Mann die lesen würde, wäre ich tot. Sie wäre mit Sicherheit tot. Er hat sogar die Telefongesellschaft angerufen. Lächerlich. Sie bringt sich also richtig in Lebensgefahr wegen dieser SMS? Würde die Regierung sie nicht steinigen lassen oder so? Wir steinigen hier keine Leute, Alan. Entschuldigung. Wir köpfen sie. Aber nicht so oft. Wie auch immer, sie hat jetzt zwei Handys. Alle verheirateten Frauen in Saudi-Arabien haben zwei. Ist ein dickes Geschäft. Sie müssen mit ihm reden. Was? Gehen Sie zu dem Mann, schauen Sie ihm in die Augen und sagen Sie ihm, dass Sie nie irgendwas mit seiner Frau gemacht haben. Das haben Sie doch nicht, oder? Nein, nichts. Aber ich weiß nicht, ob man mit ihm noch reden kann. Die Nachrichten, die er mir auf die Mailbox spricht, die klingen ziemlich unvernünftig. Gehen Sie zu ihm. Ich habe schon einige Jährchen auf dem Buckel und allerhand Erfahrung in solchen Dingen. In Alan regten sich väterliche Gefühle für Yusuf. Er hielt es für klüger, ihm nicht zu erzählen, dass er in Liebesdingen recht ungeschickt gewesen war und seit zu vielen Jahren, keine Frau mehr auf bedeutsame Weise berührt hatte. Alan, Ihr Nacken. Sie bluten. Was ist das? Ich habe Schorf abgepult. Ist es schlimm? Es läuft am Rücken herunter. Hatten Sie das gestern schon? Gestern war es anders. Sie müssen zum Arzt. Ja, wahrscheinlich. Ich kenne jemanden am Empfang im King Faisal Krankenhaus. Aber da müssen Sie nicht lange warten. War das ein Selbstmordversuch? Was? Eine Ärztin in einem weißen Kittel. Dr. Zara Hakim stand auf ihrem Namensschildchen. Ihr Hijab bedeckte ihr Haar bis auf eine einzelne Strähne, die ihr verwegen über die Wange wehte. Vielleicht ist das der Beweis, dass ich todkrank bin. Sein Reiseführer hatte unmissverständlich erklärt, dass weibliche Ärzte nur in absoluten Notfällen, wenn es um Leben oder Tod ging, Männer behandelten. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Prozac? Ich habe keine Depressionen. Ich wollte den Knoten bloß untersuchen. Mit einem Steakmesser? Sie haben eine leichte Infektion. Also, es ist vermutlich bloß ein Lipom. Und das ist nicht schlimm? Nein, wie eine Zyste. Das heißt? Gutartig. Sind Sie sicher? Es würde so manches erklären. Alan zählte seine Beschwerden auf, seine Unbeholfenheit. Er war so oft gestolpert in der letzten Zeit, hatte sich angeschlagen. Dann seine Trägheit, seine Antriebsschwäche, die vielen diffusen Sorgen. Und Sie meinen, dieser Knoten ist die Ursache für das alles? Ist das unwahrscheinlich? Ihnen fehlt nichts. Es kann wirklich nichts anderes sein als ein Lipom. Aber Sie haben das Ding noch nicht aufgemacht. Es macht Ihnen tatsächlich Sorgen, oder? Ich mache mir überhaupt viele Sorgen. Alan dachte plötzlich, falls es Krebs war, bräuchte er sich keine Sorgen mehr zu machen. Bestimmt werden Studiengebühren erlassen, wenn der Vater stirbt. Mir ging es ähnlich vor ein paar Jahren. Ich hatte ein enge Gefühl in der Brust. Ich war sicher, ich hätte Herzrhythmusstörungen oder etwas anderes, das meine Erschöpfung und alles erklären würde. Und? Es war nichts. Schade. Sehr schade. Ihre Augen füllten den ganzen Raum. Unfähig, ihren Blick standzuhalten, schaute Ellen nach unten. Ihre Schuhe waren modisch, mit Absätzen und Riemchen. Aber im Ernst, ich kann verstehen, dass Sie besorgt sind. Also, wir werden die Geschwulste entfernen, dann wissen wir es ganz genau. Was meinen Sie? Kaylee? Rachel? Brad? Im Zelt sah es aus, als seien die jungen Leute vergiftet worden. Alle drei lagen in merkwürdigen Verrenkungen auf dem Boden. Die Klimaanlage hat ausgesetzt. Sorry, wir haben ein Stündchen geschlafen. Was haben Sie mit Ihrem Hals gemacht? Ellen erzählte von seinem Abstecher ins Krankenhaus. Sie glauben also, wenn Sie es entfernen lassen, geht's Ihnen besser? Vorhin war das Signal doch stark. Jetzt ist gar keins mehr da. Irgendeine Chance, dass der König sich heute blicken lässt? Leider nein. Er ist im Jemen. Aber ich habe um 14.40 Uhr einen Termin bei Al-Ahmad. Jetzt erfand er schon Phantomtermine. Immerhin hatte er so einen Vorwand, schon bald das Zelt zu verlassen. Während seiner Zeit bei Schwinn konnte Ellen sicher sein, dass er ein Publikum hatte, wenn er mit jungen Vertretern unterwegs war. Sie lachten über seine Witze, hingen an seinen Lippen. Sie brauchten und respektierten ihn. Was machen wir jetzt? Lust auf eine Runde Poker? Warum nicht? Den dreien konnte er nichts beibringen. Sie interessierten sich nicht für die Herstellung von Gütern oder für den Verkauf mit persönlichen Kundenkontakten, an dessen Perfektionierung Ellen sein Leben lang gefeilt hatte. Sie konnten Hologramme in einem Zelt in der Wüste erscheinen lassen. So, ich gehe da mal los. Wenn ihr den König seht, sucht mich. Fast wäre er hineingefallen. Eine Grube, so groß wie ein Steinbruch. Bestimmt 4000 Quadratmeter, 15 Meter tief. Offenbar das Fundament für einen Bau, der neben dem Apartmenthaus stehen sollte. Es gab eine provisorische Treppe aus Holz und Lehm. Aus einem unerfindlichen Grund stieg er hinunter. Es war herrlich. Je tiefer er kam, desto kühler wurde die Luft. In einer Ecke fand er einen einfachen Plastikstuhl, wie gemacht für ihn. Er setzte sich und war zufrieden. Liebe Kit, die gute Nachricht vorweg. Du kannst dich fürs Herbstsemester rückmelden. Sieht ganz danach aus, dass dieser Saudi-Deal über die Bühne geht. Er war so froh darüber, hier zu sein, Teil des Projekts zu sein. Wenn die Stadt erst ein weiteres Dubai geworden war, könnte er sagen, dass er die Basis für die gesamte verdammte IT geschaffen hatte. Du willst was? In Neuengland Fahrräder bauen? Und da wunderst du dich, dass dir keiner Geld geben will. Zu spät, Kleiner. Wenn sein Vater Kleiner sagte, meinte er Loser. Ellen hatte ihn um Rat gefragt, als er vor 2 Jahren die Idee hatte, eine neue Sorte Räder auf den Markt zu bringen. Made in USA. Die Banken hatten ihn zur Tür hinausgelacht. Du hast doch dabei mitgeholfen, das alles nach China oder sonst wohin zu verlagern. Du kriegst den Geist nicht in die Flasche zurück. Ja, schon gut. 2 Arbeiter in blauen Männern riefen ihm vom Rand der Grube wild gestikulierend etwas zu. Als würden sie ihn aus der Unterwelt heraufbeschwören. Und, wie finden Sie die Party? Fantastisch. Es war verzweifelt und gestört und zeitweilig sogar vergnüglich. Pia hatte ihn zu einer Party der dänischen Botschaft eingeladen. Noch nie hatte er gesehen, dass sich Leute in seinem Alter so benahmen. Im Pool wurde ein Spiel gespielt. Ein Mann mit einem Pferdeschwanz warf Pillen ins Wasser. Männer und Frauen in Unterwäsche sprangen hinein und tauchten nach den Drogen. Es gab unendlich viele Pillen und Wein und hochprozentiges. Na los, los. Unterhalten Sie sich mit mir. Achtung, hier kommt hier wird es bald knallen. Wieso? Wo? In diesem Land. Den saudischen Frauen reicht es. Sie haben die Nase voll von dem ganzen Mist. Abdullah versucht, Türen zu öffnen. Er hält sich für Gorbatschow. Kate ist auch so ein Versuch. Kommen Sie, machen wir einen Fehler. Sie nahm seine Hand, zog ihn mit sich. Im Keller wurde Kicker gespielt. Auf einem großen Flachbildfernseher liefen Filme von Russ Meyer. Sie küssten sich eine Zeit lang. Dann hörte er auf. Ist irgendwie albern, dieses Überstürzte, nicht? Er zog sie fest an sich und tat dann etwas Idiotisches. Er küsste sie auf den Kopf. Behandle mich nicht so gönnerhaft. Tut mir leid. Du kannst mir nicht wehtun, weißt du? Ich bin nicht klein zu kriegen. Wer ist dieser Mann? Liebe Kit, irgendwas ist anders an mir. Entweder lässt mich dieses Ding im Nacken allmählich den Verstand verlieren, oder ich habe ihn schon verloren. Es war saudisches Wochenende. Ein so langer, unstrukturierter Zeitraum war nicht gut für Ellen. Er hatte fast den ganzen Vormittag Fernsehen geguckt, eine halbe Stunde im Fitnessstudio verbracht und in seinem Zimmer eine Nachricht von Brad vorgefunden. Wir fahren nach Riad. Wir wollen uns da mal ein bisschen umsehen. Er aß auf dem Balkon und nahm zum Nachtisch einen Schluck aus der neuen Olivenölflasche, die Pia ihm mitgegeben hatte. Ihr lag was an ihm, dem Idioten. Dann setzte er sich an den Schreibtisch. Liebe Kit, Du sagst, deine Mutter hat sich nicht verändert, aber das hat sie. Es ist wichtig zu wissen, dass es bei Erwachsenen zwar eine ständige Entwicklung gibt, aber nicht immer eine Verbesserung. Blödsinn. Ruby hatte sich nicht verändert. Sie war immer unmöglich gewesen. Zu stark und zu schlau und zu grausam. Und viel zu ruhelos, um mit einem Mann zufrieden zu sein, der Fahrräder verkaufte. Oh Gott, Kit, ich war an einigen bescheuerten Entscheidungen beteiligt. Die Gewerkschaften in Chicago hatten uns total Druck gemacht und wir beschlossen, alles nach Ungarn zu verlagern. Die Räder, die wir da produzierten, waren Schrott. Wir dachten, es wäre effizienter und es war das Gegenteil. Gott verdammt! Später haben wir es so effizient gemacht, dass ich überflüssig wurde. Wieso habe ich das nicht kommen sehen, Kit? Die Welt hat das Interesse an Menschen wie mir verloren. Nein, nein. Ich habe ein paar von deinen wichtigsten Jahren verpasst, Kit. Und das bedauere ich sehr. Hallo? Hier ist Pia. Gut. Wie geht es dir? Ich habe gar nicht gefragt, wie es dir geht. Tja, ich habe einfach gedacht, du solltest es wissen. Was hast du morgen Abend vor? Nichts. Rein gar nichts. Komm zu mir nach Hause. Ich koche was. Ist denn das erlaubt? Herrenbesuch? Wo ich wohne, stört das keinen. Alan legte auf und machte es sich mit dem Siddiqui auf dem Bett bequem. Trotz der Briefe, die er nie abschicken würde, fühlte er sich gut. Er fand ein altes Red Sox-Spiel im Kabelkanal und war um 9 bewusstlos. Hier wird mehr getrunken als in Finnland. Die Party war toll. Habe ich mich blamiert? Überhaupt nicht. Alle haben irgendwas Verrücktes gemacht. Übrigens, ich habe eine Neuigkeit für dich. Der König ist nächste Woche in Bahrain. Oh. Du hast also frei. Noch einen Schluck? Pias Wohnung sah aus, als wäre sie erst Stunden zuvor eingezogen. Sie hatte ihm erzählt, dass sie geschieden war und in den letzten Jahren für McKinsey in 4 außereuropäischen Ländern tätig gewesen ist. Hier ist es seltsam, aber die meiste Zeit gefällt es mir. Es ist absolute Fehlen von gesellschaftlicher Verpflichtung. Auch keine freundschaftlichen Verpflichtungen, nichts. Hey, hast du Lust auf ein Bad? Ein Bad? Ist mir gerade so eingefallen. Wir beide zusammen, meinst du? Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Hä? Warum eigentlich nicht? Gut. Ich lasse das Wasser ein. Und dann waren sie beide nackt, saßen einander gegenüber und wussten nicht, was sie als nächstes machen sollten. Sie war hübsch, üppige Formen, blasse Haut, sommersprossig. Er war in die Wanne gestiegen, ehe sie ihn ganz sehen konnte. Zu heiß? Nein, es ist gut. Er meinte es auch so. Er bewunderte ihren Mut, fand es behaglich. Gleichzeitig dachte er, was zum Henker mache ich hier? Er wollte niemanden kränken. Und deshalb nahm er solche absurden Einladungen an. Er war ein Idiot. Ich errege dich nicht sehr. Doch, doch. Du bist toll. Würde es dich kränken, wenn ich versuchen würde, nachzuhelfen? Es würde mich nicht kränken. Aber es wäre mir lieber, wenn du es nicht tätest. Er versuchte es ihr zu erklären, die Leichtigkeit seines Lebens ohne Sex, die Reinheit, die er empfand, dass das Leben jetzt so viel einfacher war. Was hast du von dieser Einfachheit? Sagt die Frau, die Europa hinter sich gelassen hat. Aber nicht die ganze Menschheit. Ich auch nicht. Ich sitze mit dir in der Badewanne. Verdammt! Wieso bist du dann zum Abendessen gekommen? Weil ich dich mag. Weil wir hier mitten in der Pampa sind. Weil du einsam bist. Auch. Da ist nur Leere in dir, oder? Das hab ich dir gesagt. Berührst du mich wenigstens? Klar. Geht es so? Ja. Ihre Finger lenkten seine. Ihre Augen schlossen sich. Vor Jahren war er ziemlich geschickt darin gewesen. Ihre Laute waren schön und fremd und er spürte einen Anflug von Erregung. Aber der Augenblick verging. 3, 4, 5. Der Beginn der saudischen Arbeitswoche. Alan fühlte sich an diesem Morgen richtig gut. Er machte Liegestütze und fühlte sich noch besser. Er rief den Reliance-Chef an. Soll er sich doch ins Knie ficken? Teilte ihm mit, der König käme nächste Woche. Es würde alles laufen. Dann nahm er den Shuttle mit den jungen Leuten und marschierte sofort zur Blackbox. Wie geht es Ihnen, Maha? Ist Karim al-Ahmad heute da? Nein, leider nicht. Und? Kommt er noch? Ich glaube nicht. Er ist in New York. Er ist in New York? Ist Pia da? Pia? Die Dänin. Blond. Ich gehe hoch. Sie besuchen. Was war da eben geschehen? Maha tat nichts, um ihn aufzuhalten. War es bloß Lautstärke, die darüber entschied, ob man wie ein Niemand behandelt wurde oder wie jemand, der wichtig sein könnte? Kann ich Ihnen helfen? Ich suche Pia. Die ist heute leider in Riad. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun. Alan Clay, Reliant. Karim al-Ahmad. Sie sind nicht in New York? Nein, bin ich nicht. Sollen wir uns unterhalten, Mr. Clay? Es ist nicht akzeptabel, wie Sie bisher behandelt wurden. Bitte. Danke. Ich versichere Ihnen, kein Anbieter ist uns wichtiger als Reliant. Das höre ich gern. Aber wir haben einige Probleme. Ich bin hier, sie zu lösen. Al-Ahmad war jung und gut aussehend und gelackt. Es war schwer, ihm einen Vertrauensbonus zu geben. Aber Alan fühlte sich ungeheuer mächtig. Wir brauchen ein WLAN. Und zwar heute noch. Natürlich, dafür sorge ich. Was noch? Die Klimaanlage funktioniert nicht. Meine Leute leiden. Das wird unverzüglich behoben. Was essen wir? Wir haben bisher Essen aus dem Hotel mitgebracht. Ab morgen werden Ihnen Mahlzeiten geliefert. Wie lange werden wir auf den König warten? Das weiß ich nicht. Können Sie es ungefähr abschätzen? Nein. Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Monate? Ich hoffe nicht. Nun gut, ich werde jetzt mein Team informieren. Übrigens, die Aussicht von hier oben ist großartig. Sind das alles Kanäle? Ja. Die Leute werden in Zukunft mit dem Boot zur Arbeit fahren. Es war umwerfend. Sogar die riesige künstliche Insel war zu erkennen, auf der das Finanzzentrum entstehen würde. Alan wollte hier bleiben, die Stadt wachsen sehen. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft hatte er das Gefühl, dazu zu gehören. Ja, es funktioniert. Los, jetzt wird aufgebaut. Gratuliere, Alan. Al-Ahmad hatte sein Versprechen gehalten. Binnen einer Stunde war das WLAN stark genug, um damit zu arbeiten. Um 4 Uhr hatten die jungen Leute die komplette Ausrüstung aufgebaut. Reliance Systems for a global world. Der Probedurchlauf ihrer holographischen Präsentation klappte wie am Schnürchen. Es war erstaunlich. Der Londoner Kollege schien in ihrem Zelt auf der Bühne herumzuspazieren. Eine solche Technologie hatte nur Reliance Systems. Ist es heute soweit? Sieht so aus. Also wir sind startklar. Als sie 2 Tage später zum Zelt kamen, herrschte helles Chaos. Ein Trupp pakistanischer Arbeiter lud weiße Sofas von einem LKW. Das Catering wurde geliefert. Dutzende silberne Warmhalteplatten. Die Promenade stand voll mit Palmen. Ein Hubschrauber landete vor dem Empfangszentrum. Ladies and Gentlemen, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Leider wird der König heute nicht kommen. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Sie sind falsch informiert worden. In der Kommunikationsabteilung hat jemand unrichtige Informationen weitergegeben, die fälschlicherweise verbreitet worden sind. Der Terminplan des Königs für Cake ist derzeit noch ungewiss. Wie gesagt, es tut uns leid. Die Stimmung unter den jungen Leuten grenzte jetzt an Verzweiflung. Brad legte sich zwischen die Projektoren auf den Boden. Rachel und Kaylee machten sich über das Catering her. Alan ging nach draußen, wo die gleiche Hektik herrschte wie zuvor, nur umgekehrt. Ich fahre zurück nach Jeddah. Kann ich dich mitnehmen? Ich sollte lieber beim Team bleiben. Ganz schöne Aufregung. Kann man wohl sagen. Der falsche Alarm tut mir leid. Oh, nicht nötig. So bleiben wir in Übung. Alles in Ordnung mit dir? Ja, ja. Gut. Dann bis bald. Wir sollten gar nicht hier sein. Hatten Menschen in diesem Teil der Erde überhaupt was zu suchen? Ellen war die Promenade hinuntergegangen, hatte Schuhe und Strümpfe ausgezogen und wartete ins Rote Meer, das dem Untergang geweiht war. Die Saudis saugten es trocken, um zu trinken zu haben. Alle Antworten sind in der Luft, den Bäumen, dem Wasser. Charlie Fallon, sein Nachbar und Freund, hatte Ellen 2 Jahre lang irgendwelche Manifeste in seinen Briefkasten gesteckt. Dann war er an einem Septembertag in einen eiskalten See gewartet und darin erfroren. War das seine Idee von Verbundenheit, von Einssein? Kit, die Leute denken, du kannst ihnen helfen. Aber meistens kannst du das nicht. Also läuft es darauf hinaus, dass du dir 1 oder 2 Menschen aussuchst, die du nicht zu enttäuschen versuchst. Der Mensch in meinem Leben, den ich unter keinen Umständen enttäuschen möchte, bist du. Ja? Hier ist Josef. Josef, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich bin ein bisschen in Panik, deshalb habe ich nicht angerufen. Der Ehemann? Und seine Handlanger, ja. Was haben sie gemacht? Die sind bei mir zu Hause aufgetaucht. Was? Standen bloß da. Im Dunkeln, ganz nah am Fenster. Das hat schon gereicht. Hätten mir fast in die Hosen geschissen. Das kann ich verstehen. Ich muss weg. Ich werde eine Weile verreisen. Wohin wollen Sie? Zu meinem Vater, in die Berge. Da kommen die nicht hin. Und die anderen Männer im Dorf würden mich beschützen. Wie lange werden Sie weg sein? Ich weiß nicht. Ich muss mich eine Weile sicher fühlen. Deshalb rufe ich an. Ich wollte mich verabschieden. Alan hatte plötzlich Angst, er würde Josef nie wiedersehen. Der einzige zurechnungsfähige Mensch im Umkreis von 1000 Meilen. 20 Minuten später saß er in Josefs Wagen, seine Reisetasche im Kofferraum. Ich muss noch kurz zum Laden von meinem Vater den Schlüssel fürs Haus holen. Die Erlaubnis, dort zu wohnen und so. Sie haben keinen eigenen Schlüssel? Ich habe ja gesagt, er ist kein freundlicher Mann. Mich behandelt er wie ein Teenager. Hat nicht viel übrig für meine Arbeit, dass ich Amerikaner herumfahre. Sind nicht gerade seine Lieblinge. Aber Sie studieren. Was würde Ihr Vater denn wollen? Dass ich im Laden arbeite, Schuhe verkaufe. Können Sie sich das vorstellen? Ich hab's eine Zeit lang gemacht, es war furchtbar. Er ist ein schrecklicher Chef, so beleidigend. Na, ist nicht einfach, ein guter Vater zu sein. Der prächtige Laden lag in einer Gasse der Altstadt. Durch das Schaufenster beobachtete Alan, wie Josef einem Mann die Hand schüttelte, der mindestens 80 war. Die beiden sprachen nicht mal eine Minute miteinander. Was für ein toller Mann, mein Vater. Aber das Haus, das er gebaut hat, auf dem Berg. Das ist großartig. Es ist riesig. Wie eine Festung. Mein Vater hat sogar den Gipfel dafür eingeebnet. Alan wusste nicht, wie oft Josef das schon gesagt hatte. Sie fuhren in östlicher Richtung, ließen die Stadt hinter sich und bald durchschnitt die Straße die flache Wüste. Hier und da ein Rastplatz, einzelne Felsen. Habe ich geschlafen? Über eine Stunde. Sie haben geschnarcht. Sehr niedlich. Sie mussten um Mekka herumfahren, mussten die Umleitung für Nichtmuslime auf der Durchreise nehmen. Dann fuhren sie in die Berge. Die Straße wurde einsamer. je näher sie Josefs Geburtsort kam. Aufwachen. Wir sind da. Oh, was? Oh Gott. Hab ich schon wieder geschlafen? Das ist das Haus, das Sandalen gebaut haben. Ei. Ein dreistöckiger Bau aus Lehmziegeln und Glas. Auf dem Parkplatz hatten 20 Autos Platz. Es gab sogar eine kleine Moschee auf dem Grundstück. Das ganze Dorf passt hier rein. Das war meinem Vater wichtig. Jede Hochzeit wird hier gefeiert. Ich muss Sie mal zu einer einladen. Sie wären begeistert. Sie könnten eine Tracht tragen, ein besonderes Messer, alles. Aha. Jetzt zeige ich Ihnen noch die Terrasse. Die Aussicht ist ja überwältigend. Ein großartiges Haus. Ihr Vater muss stolz sein. Das sind meine Cousins. Die haben schon mitgekriegt, dass ich da bin. Zwei Männer erschienen, die Josef herzlich umarmten und Ellen etwas verwundert begrüßten. Dann unterhielten sie sich kurz mit Josef auf Arabisch. Was ist denn? Haben Sie Lust, ein paar Wölfe zu jagen? Wieso? Wo? Hier, im Dorf. Anscheinend treiben sich in letzter Zeit Wölfe rum, die Schafe reißen. Es wird eine Jagd organisiert. Sie brauchen Leute, die schießen können. Das können Sie doch. Ja, mein Vater hat es mir beigebracht. Na bitte. Und? Haben Sie Lust? Und ob? Nach dem Essen wurden sie abgeholt. Es war eine kühle und klare Nacht, fast Vollmond. Ellen hatte darauf bestanden, mit den beiden Cousins und einem dritten Mann auf der Ladefläche des Pickups zu sitzen. Alle trugen Gewehre bei sich. Haben Sie schon mal Wolf gejagt, Mr. Allen? Nein. Aber Sie, jumm, jumm. Sie machen das? Ja, sehr oft. Aber nicht Tier töten? Nein, noch nie. Mensch töten? Nein. Tier essen? Ja. Mensch essen? Oh, nein. Nicht einmal Mensch essen? Auf dem Hof da unten wurden zuletzt Schafe gerissen. Und was ist der Plan? Einfach hier warten, schätze ich. Aber wittern die Tiere uns nicht? Tölle! Tölle, Tölle! Ruhne! Ruhne! Tenem! Meshi! Sie und ich gehen da rüber. Ellen wollte kein Tier töten. Aber er konnte sich auch nicht vorstellen, dass ein Wolf unter diesen Bedingungen das Gehege betreten würde. In dieser mondhellen Nacht. Waren Sie in der Armee? Nein. Aber mein Dad. Und? Hat er gekämpft? Im Zweiten Weltkrieg. Früher hat er mir oft Geschichten erzählt. Bei Kriegsende war er in einem Gefangenenlager der Nazis. Als die Sowjets kamen, ist er mit einem Fahrrad geflohen. Ach, deshalb haben Sie Fahrräder verkauft? Oh, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Seit fast 40 Minuten lagen sie auf der Lauer. Seine Schulter tat ihm weh. Trotzdem fühlte sich Ellen ungewöhnlich gut. Er empfand eine wunderbare Ruhe und Entschlossenheit. Was ist? Plötzlich eine Bewegung bei dem Gehege. Eine Gestalt geriet Ellen ins Visier. Sie war groß, dunkel, schnell. Ellen! Nein! Es war nicht der Wolf. Es war ein Junge. Der Hirte, der aus dem Unterstand getreten war. Was habe ich getan? Einen Sekundenbruchteil fürchtete Ellen, ihn fallen zu sehen. Doch der Junge blickte zu ihnen hoch, winkte. Als Ellen sich umdrehte, sah er die Blicke der Männer. Keiner schien überrascht, dass er sein Gewehr auf den Hirtenjungen abgefeuert hatte. Josef, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich... Sie sollten eine Weile schlafen. Ich lasse Sie morgen mit einem Wagen zurückbringen. In Ordnung. Gute Nacht. Ellen schlief nicht. Er lag in dem herrschaftlichen Zimmer und starrte aus dem Fenster. Weil ich nichts getan habe. Seit Jahren. Oder schon immer. Hätte er beinahe einen Menschen getötet. Weil er keine Geschichten von Tapferkeit hatte, weil seine Versuche, so etwas wie ein Vermächtnis zu schaffen, gescheitert waren. Sabah al-Khair. Das ist Adnan. Er bringt Sie nach Jeddah. Es tut mir so leid. Ich weiß. Es ist wichtig für mich, dass Sie mein Freund sind. Geben Sie mir etwas Zeit. Ich muss mich daran erinnern, was ich an Ihnen mag. Ellen versuchte auf der Rückfahrt zu schlafen. Er schloss die Augen und sah nur das Gesicht des Jungen. Wenn er wieder in Jeddah war, sie wird es herausreißen, würde er zu Dr. Hakim gehen. Sie würde ihn aufschneiden und herausreißen, was mit ihm nicht stimmte. Gut. Es wird Ihnen jetzt ein Lokalanästhetikum gespritzt. Ellen war nackt, unter einem dünnen blauen Kittel. Lag auf dem Bauch, das Gesicht in einem Kissen, das nach Bleichmittel roch. Ich drücke jetzt auf Ihre Zyste. Spüren Sie das noch? Nein. Es stimmte nicht. Aber er wollte nicht übersediert werden. Er wollte etwas von dem Schmerz fühlen. Also, dann fangen wir an. Wahrscheinlich spüren Sie gleich ein Ziehen, wenn ich die Zyste entferne. Die sind manchmal recht verklebt. Er stellte sich eine Art Haken vor, der in seinen Rücken stieß. Eine Masse packte, versuchte, sie rauszuziehen. Mein Gott! Der Druck war extrem. Er spürte, wie ein Lappen Rinnsale auffing, die ihm am Hals hinuntergeflossen waren. Ich gehe jetzt tiefer. Das Ziehen wurde stärker. Er versuchte, seinen Verstand anderweitig zu beschäftigen. Er dachte an das Meer, das Zelt, wie man die jungen Leute von seinem Tod verständigen würde. Er dachte an Kit. Kit allein. Tut mir leid. Ohne mich. Es wurde gelöffelt, geschabt, gezogen. Seine Mutter war mit 60 an einem Schlaganfall gestorben. Als es passierte, war sie spät abends allein unterwegs. Ihr Auto rutschte in den Straßengraben. Sie wurde erst am nächsten Morgen gefunden. Im Tod darfst du nicht auf Würde hoffen. Ellen? Mir geht's gut. Welcher Idiot bittet denn um weniger Betäubungsmittel? Sein Vater würde über seine Beschwerden lachen und ihm den Granatsplitter zeigen, der auch 60 Jahre nach dem Krieg noch in seinem Rücken steckte. Und jetzt sah er einen Nachthimmel. Sind Sie noch da, Ellen? Ja. Wir nähen Sie jetzt zu. Es ist gut gelaufen. Wir haben alles herausgeholt. War ein ganz schön harter Brocken. Hm. Fühlen Sie sich jetzt besser? Wie meinen Sie das? Wo Sie wissen, dass es nur ein Lipom war. Ich denke ja. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich finde, Sie sind sehr stark. Ihre Arbeit kann nicht leicht sein hier im Königreich. Danke, Ellen. Und? Sehe ich Sie wieder? Wie bitte? Keine Nachuntersuchung? Ach so, doch. In etwa 10 Tagen. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer, falls in der Zwischenzeit etwas ist. An den 3 Tagen nach seiner Operation fuhr Ellen gemeinsam mit den jungen Leuten nach Cake. Er verbrachte viele Stunden am Strand. Die 3 vertrieben sich die Zeit an ihren Laptops oder spielten Karten oder schliefen. Eines Tages fand er sie alle auf der langen Couch schlafend vor, in einer überraschenden Anordnung. Brad und Rachel lagen an einem Ende, sie über ihn drapiert wie ein hingeworfener Mantel. Kayleys Kopf ruhte auf dem anderen Ende, ihre Beine mit denen von Brad verschlungen. Liebe Dr. Hakim, ich habe eine seltsame neue Geschwulst am Rücken. Ich bin kein Arzt, aber sie fühlt sich an wie ein Gummihandschuh. Könnte es sein, dass Sie so einen in mir vergessen haben? Ellen wusste, es war gewagt, Dr. Hakim eine solche Mail zu schreiben. Aber er empfand eine seltsame Gewissheit, dass sie ihn wiedersehen wollte. Und er hatte recht. Sie sollten nicht nervös sein. Wirke ich so? Ellen verstand nichts in diesem Land. Vor den Augen von ein Dutzend Hotelpagen war er von dem Wagen einer saudischen Frau abgeholt worden. Der Fahrer hatte ihn mit einem Lächeln begrüßt. Was macht Cake? Die Arbeiten gehen voran, würde ich sagen. Es braucht eben seine Zeit. Sehr viel Zeit. Und welche Konkurrenten habt ihr? Ich weiß nicht. Im Augenblick sind wir im Zelt die Einzigen. Im Zelt? Fragen Sie lieber nicht. Es wird auf jeden Fall interessant jetzt, wo die Chinesen mehr Öl beim König kaufen. Hm. Ich frage mich, ob Abdullah und der ganze Stab plötzlich die Verbündeten wechseln. Vielleicht seid ihr Amerikaner nicht mehr die Favoriten. Hm. Oh, tut mir leid, Ellen. Ich habe Sie beunruhigt. Nein, nein. Keineswegs. Na, Sie haben den Kontakt zu dem Neffen. Das ist sicher hilfreich. Abdullah ist sehr loyal, das weiß ich. Die Fahrt zu dem Wochenendhaus ihres Bruders dauerte fast 1 Stunde. Sie erzählte ihm von ihrer Studienzeit in Genf, ihrer Arbeit in Flüchtlingslagern in Kurdistan und von ihren beiden Kindern, die bei ihr lebten. Ich versuche, meinen Sohn daran zu hindern, so ein Arschloch zu werden wie sein Vater. Sie waren schwimmen gewesen, hatten sich unter Wasser geküsst. Nie hatte er etwas Schöneres gesehen als ihren sich schlängelnden Oberkörper. Aber jetzt war der Schwung dahin. Willst du mich hinhalten? Nein, nein. Er fühlte sich am Boden zerstört. Es ist so lange her. Wie immer durch sich selbst. Durch seine Unfähigkeit zu tun, was er tun sollte. Ich will das so sehr. Da bin ich froh. Im Zimmer hing ein Spiegel. Er sah stark aus, seine Arme gebräunt. Er war nicht abstoßend. Rein mit dir. Ich bin noch nicht so weit. Sie mussten sich für ihre unterschiedlichen Schwächen entschuldigen. Wenn er so weit war, war sie es nicht. Dennoch liebkosten sie einander, verzweifelt, linkisch, mit sinkenden Erträgen. Sarah, es tut mir echt leid. Bist du abgelenkt? Kein bisschen. Er war so erfüllt davon gewesen, sie zu wollen, ihren Körper zu genießen, ihren Mund, ihren Atem, ihre Stimme. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu lügen. Er erzählte ihr von den Dingen, die ihn belasteten. Von dem Haus, das sich nicht verkaufen ließ. Von dem Geld, das er so vielen Leuten schuldete. Dem Geld, das er brauchte, um seiner Tochter ein guter Vater zu sein. Es muss ja nicht heute sein. Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ist schon gut. Der König besuchte die King Abdullah Economic City tatsächlich. 11 Tage später. Er tourte 20 Minuten mit seiner Fahrzeugkolonne durch die leeren Straßen der Stadt, begab sich dann mit seiner Entourage zum Präsentationszelt. Hier nahm er in einem thronähnlichen Sessel Platz. Folgte der Präsentation ohne erkennbare Regung. Reliance Systems for a Global World. Diese Technologie ist bloß eine der Innovationen von Reliance Systems. Wir freuen uns auf einen großen gemeinsamen Erfolg. Als es vorbei war, klatschte König Abdullah leise, sagte aber nichts. Gleich darauf ging er mit allen seinen Begleitern. Keine einzige Nachfrage. Niemand sagte etwas zu den Reliant-Leuten. Allen bekam keine Gelegenheit, den Neffen des Königs zu erwähnen. Ist doch super gelaufen. Du warst toll. Und wie geht's jetzt weiter? Die Fahrzeugkolonne des Königs verschwand in der Tiefgarage der Blackbox. Vor dem Gebäude bemerkte Allen 3 weiße Vans mit arabischen und chinesischen Schriftzeichen auf der Seite. Nach 2 Stunden tauchte der König wieder mit seinen Männern auf, in Begleitung einer Gruppe chinesischer Geschäftsleute. Allgemeines Händeschütteln, freundliches Lächeln. Wenige Minuten später verließ der König die Stadt. Die Chinesen stiegen in ihre Vans und fuhren ebenfalls davon. Weshalb waren diese Männer hier? Für eine Präsentation, wie Sie. Sie meinen IT? Ich glaube schon. Und die waren hier drin? Im Gebäude? Wo hätten sie denn sonst sein sollen? Woher wussten die, dass der König heute hier sein würde? Ich schätze, sie hatten einfach Glück. Die jungen Leute verließen Saudi-Arabien am nächsten Tag. Allen blieb. In der Hoffnung auf einen Termin bei Karim al-Ahmad. Erst 3 Tage später bekam er im Zelt Besuch. Es tut mir leid, Allen. Es war viel zu tun, seit der König hier war. Ist eine Entscheidung gefallen? Ja. Ich finde das bedauerlich, aber der Auftrag ist an ein anderes Unternehmen gegangen. Es kann die gesamte IT weit schneller und für weniger als die Hälfte der Kosten liefern. Ein chinesisches Unternehmen? Chinesisch? Ich weiß nicht genau. Sie wissen es nicht? Es könnten tatsächlich Chinesen gewesen sein. Ja, ich glaube, so war das. Macht das für Sie einen Unterschied? Hat dem König das Hologramm denn wenigstens gefallen? Oh ja, sehr sogar. Er fand es sehr, sehr nett. Denken Sie, es gibt für mich einen Grund zu bleiben? In Cake? Ja? Er konnte noch nicht nach Hause. Nicht so. Mit leeren Händen? Reliant könnte Sie mit einigen anderen Leistungen unterstützen. Und falls nicht, ich arbeite noch für andere Unternehmen, die sehr nützlich beim Aufbau dieser Stadt sein könnten. Lassen Sie mich ein paar Tage darüber nachdenken, Allen. Ich würde Ihnen gerne helfen, keine Frage. Das würden Sie? Aber ja. Dann bleibe ich vielleicht. Thank you. Hologramm für den König, nach dem gleichnamigen Roman von Dave Eggers. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Es sprachen Erzähler Friedhelm Tock, Alan Wolfgang Pregler, Josef Stefan Haschke, Pia Leslie Morton, Dr. Hakim Nina Petri, Dad Uwe Friedrichsen, Maha Traudel Sperber, Kaylee Julia Nachtmann, Brad Nico Holonitsch, Rachel Birte Schnüink und Julian Greis, Andreas Grötzinger, Mahmoud Khalifa, Matthias Lea, Stefan Schad und Ramin Yastani. Technische Realisation: Elke Kellermann, Peter Kretschmann und Birgit Gall. Regieassistenz: Janine Lüttmann. Hörspielbearbeitung und Regie: Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2014. Redaktion: Susanne Hoffmann.